Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das ist allseits bekannt. Ein Beispiel? Der französische Star-Schriftsteller Michel Houellebecq. In Frankreich kennt jeder Michel Houellebecq. Und sei es nur, weil sein normannischer Name so gut klingt. In Deutschland kennt man ihn nicht nur, man bewundert diesen Houellebecq, auch wenn kaum einer seinen Namen richtig ausspricht. Seine Romane gehen weg wie warme Semmeln. In den Medien lösen seine Bücher Gesellschaftsdebatten aus, seine Werke sind Vorlesungsstoff an Universitäten und Thema hochtrabender Thesen. Michel Houellebecq hätte Informatiker im öffentlichen Dienst bleiben können. Doch eines Tages fing er an, die emotionale und sexuelle Misere des modernen Mannes zu beschreiben. 1994 hat er mit Ausweitung der Kampfzone seinen Durchbruch und widmet sich ganz der Literatur. 6 Romane später ist das triste, stammelnde Männchen einer der weltweit meistgelesenen Autoren französischer Sprache. 2010 erhält er gar den Literaturpreis Prix Goncourt. In einem kalten Stil, den manche als platt empfinden, beschreibt Houellebecq, satirisch überspitzt, den Alltag im Kapitalismus. Man schreibt ihm Flauberts Ironie zu, die soziologische Genauigkeit eines Zola oder Balzac. Sein Frankreich, eine mittelmäßige, sexbesessene und profitsüchtige Gesellschaft, besteht aus Autobahnraststätten, Supermärkten und Wohnungen mit faden Tapeten voller apathischer und depressiver Figuren. Die Deutschen sehen darin das Werk eines der bedeutendsten Intellektuellen unserer Zeit. Auch in Frankreich respektiert man den Schriftsteller. Der wird jedoch oft von Houellebecqs Persönlichkeit in den Schatten gestellt. Zugegeben, Michel Houellebecq ist ein seltsamer Kauz. In einem Kinofilm hat er sich sogar selbst gespielt. Man sieht ihn nie ohne seinen abgetragenen Parka und eine zu kurze Hose mit zu hohem Bund. Seine Art, eine Zigarette zu halten, ist einzigartig. Es ist ihm inzwischen egal, seinen körperlichen Verfall zu kaschieren. Er wird immer grauer, eingefallener, geistesabwesender. Hinter seinem Loser-Image ist sich Michel Houellebecq der Regeln unserer übermediatisierten Welt natürlich genau bewusst. Die modernen Medien sind sein Spielplatz. So sieht man ihn im Fernsehen zu bester Sendezeit einen Roman verteidigen, ein Gedicht rezitieren, ein Lied singen oder das Tagesgeschehen kommentieren. Le résultat est quand même désespérant, quoi. Houellebecq schreibt ohne Komplexe über Themen wie Sextourismus, Hitler, Stalin, um nur einige zu nennen. In Deutschland liebt man, wie er unsere Ängste auf die Schippe nimmt. In Frankreich wirft man ihm vor, er habe es nur auf den Skandal abgesehen. Die Deutschen finden ihn ach so frei, so französisch. In Frankreich widerspricht er völlig dem Bild, das man dort von einem großen Schriftsteller hat. Der soll sich nämlich dem Schicksal der Nation annehmen. Er soll etwas Universales, Engagiertes, Heroisches haben. Einem Franzosen fallen hier spontan Marguerite Duras oder Albert Camus ein. Oder zu Not ein schicker, düsterer Dandy in Saint-Germain-des-Prés. Aber doch nicht ein zahnloser Typ, der die Prostitution verherrlicht. Am 7. Januar 2015 gerät er durch einen unglücklichen Zufall endgültig in Verruf. An diesem Tag erscheint der Roman Unterwerfung, in dem er sich vorstellt, wie sich Frankreich nach der Wahl eines muslimischen Präsidenten islamisiert. An diesem 7. Januar erschießen aber auch 2 Männer im Namen des Islam die Redaktion von Charlie Hebdo. Die Titelseite an diesem Tag: Michel Houellebecq. Die Nerven der Franzosen liegen blank. Houellebecq wird zum Unglücksraben. Viele sehen sein Buch nicht als Fiktion, sondern als fremdenfeindliches Pamphlet. Houellebecq unterbricht seine Werbetour und verschwindet von der Bildfläche. Wie nicht anders zu erwarten, wurde Unterwerfung in Deutschland von der Kritik in den Himmel gelobt. Und in Frankreich erwartet man wie üblich sein nächstes Werk mit einer Mischung aus Spannung und Furcht.